Hearing Christ's voice is so easy. Die Stimme von Christus hören ist sehr einfach. But we are finding it difficult to hear because there are other voices everywhere that we listen to. Aber uns fällt es schwer, die Stimme zu hören. You're blessed. Mm-hmm. Weil wir anderen Stimmen, die auch in unserem Ohr sind, zuhören. We always think that we are the one that want to hear Christ's voice. Actually, he even wants us to hear his voice more than we want to hear his voice. Wir glauben mal, dass wir die Leute sind, dass wir die Menschen, die sind, die Gottes Stimme unbedingt hören wollen. Aber eigentlich will der Herr, dass wir seine Stimme umso mehr hören. Because two cannot walk together except they are one. Weil zwei können nicht eins sein. Zwei können nicht zusammenarbeiten, es sei denn, sie sind eins. If you are walking with somebody, you are to be hearing one another's voice. Wenn du mit jemandem arbeitest zusammen, musst du seine Stimme hören. You know, the Lord always hear your voice. You are the problem is you don't hear his voice. Der Herr hört immer unsere Stimme, aber das Problem ist, dass wir seine Stimme nicht hören. And in most cases, our heart is already occupied before coming to him to hear his voice. Und oft ist unser Herz schon umgeben, voreingenommen, bevor wir seine Stimme hören können. Number one, to hear his voice is so easy that you have to come to him with empty heart. Seine Stimme zu hören ist einfach, indem wir einfach mit einem leeren Herzen zu ihm kommen. You come to him with empty heart. It's for example, you want to choose if you are going to travel. Zum Beispiel, du musst entscheiden, ob du verreist oder nicht. And you want to hear his voice if you want you to go there. Und du willst seine Stimme hören, ob du verreisen sollst oder nicht. You come first to him before you go and buy a ticket. Du gehst erstmal zu ihm, bevor du ein Ticket kaufst. It's not after planning everything, buying the ticket, then you now come to him. Am I to go or not? Nicht nachdem du alles schon vorbereitet hast, alles schon geplant hast, alles schon gebucht hast, kommst du dann zu Gott und fragst, soll ich fahren oder nicht? Was erwartest du dann von Gott? So that all the time we always make up our mind before we come to him. That is why we always have problem hearing his true voice. Oft kommen wir schon voreingenommen mit unserer eigenen Meinung oder mit unserer eigenen Position schon zu Gott und wundern uns dann, dass wir seine Stimme nicht hören können. And our desire also is giving us problem. Sind auch ein Problem. It should be his desire, what he desire for you. Es sollte uns darum gehen, was er sich für uns and wünscht. And not what you desire for yourself. Und nicht, was wir uns für uns selbst wünschen. There was, let me quickly give you a little bit of somebody that was going to... He was going to. He wanted to start a school in a city, and he asked God, "Am I going to?" He gave God two choices. There is a school in Noise, for example. I'm just using it as an example. There is a school in Dusseldorf. Which of the two am I going to go? Do you want me to go? Es gab mal jemanden, der auch zwischen zwei Entscheidungen stand, und diese Entscheidung Gott halt präsentiert hat und gesagt hat, es gibt zwei Schulen, zu denen ich gehen kann. Einmal eine in Neuss beispielsweise und es gibt eine in Düsseldorf. Und zu welcher Schule, welche Schule soll ich davon besuchen? And that, you know, and the Lord now told him, go to the one of Düsseldorf. Und der Herr hat ihm dann gesagt, okay, geh zu der Schule in Düsseldorf. And after some time, this young man now found out that the one in Düsseldorf was not even so good. The one that was better was the one in Hamburg. Und leider hat aber dann die Person dann im Nachhinein erkannt, dass die in Düsseldorf eigentlich gar nicht so gut war und dass die in Hamburg sogar besser gewesen wäre für ihn. And he came to the Lord and said, "Why did you tell me to go to Düsseldorf?" Und er hat dann zum Herrn gesagt, "Wieso hast du mir gesagt, dass ich nach Düsseldorf gehen soll?" And the Lord told him that you gave me two, Neuss or Düsseldorf. You did not give me none of the above. Und er hat ihm gesagt, ja, weil du gesagt hast, Neuss oder Düsseldorf, du hast nicht gesagt, gibt es noch where do you desire me to go? Einen anderen Ort, an dem du mich haben möchtest, sondern du bist ja schon mit deinen eigenen Plänen gekommen. You came with your plan, so he has chosen for you from your plan. Deswegen hat er aus deinen Plänen entschieden. And so many times that is what we do, and it's so wrong. Und das ist falsch. You cannot hear his voice that way, it can never work. So können wir seine Stimme nicht hören. So please, hearing God's voice, you have to allow him to be number one. Wenn wir Gottes Stimme hören, müssen wir zulassen, dass er unsere Nummer 1 ist. And you have to allow your heart to be opened, as that you don't have something already planned, then you are not coming to him. und zulassen, dass wir schon eigene Pläne und Vorstellungen haben und uns schon festgesetzt haben und von ihm einfach nur noch diesen Segen wollen dafür. Because Satan also have desire for us. Denn der Teufel hat auch Wünsche für uns. And that is why, you know, it's not like going to the doctor and the doctor asking you, what do you want? What is your problem? That God does not work that way. God have his own plan for you. You go to him and ask him what he have for you and not what you have for yourself. Und wir dürfen es halt nicht falsch verstehen, dass wir sollen nicht zu Gott kommen und ihm sagen, was er machen soll bei uns oder was er uns sagen soll oder was wir wollen, sondern wir gehen zu Gott und fragen ihn, was er für unser Leben möchte, was er für jede Situation in unserem Leben möchte. Also er sagt, er offenbart sich uns und nicht wir sollen uns ihm offenbaren, wenn ihr das versteht. It cannot change, you know, he always have Isaac for you. That is the promise. Er hat immer ein Versprechen für dich. And he cannot turn Ishmael to become Isaac. Und er kann dieses Versprechen, was beispielsweise Isaac ist, nicht in Ismael, in eine zweite Wahl umwandeln. You can look at Isaac and Ishmael. Isaac was the promised child. Isaac war das versprochene Kind. And you know, he have a promise, everything, he have a, his own plan, his purpose, and his will for you. Und er hat seinen eigenen Plan und Zweck für dich. You don't stumble into his will. Und wir können seinen Willen nicht reinstolpern. There is the general will he have for you. Es gibt einen generellen Willen, den er für dich hat. There for all of us, the general will, that's Romans 12. Diesen generellen Willen, den er für alle Kinder Gottes which hat. Which is a living sacrifice. Da steht in Römer 12, dass wir ein lebendiges Opfer sind für Jesus. That is a living sacrifice that, you know, whatever Christ says is final. That is a living sacrifice. Your focus is so much of him. Dass unser Fokus auf ihm liegt. That you don't doubt him at all. Dass wir ihn nicht anzweifeln. You know, because so many things he can even give to you might not make sense. Weil viele Dinge, die jetzt zu dir gesagt werden, vielleicht keinen Sinn machen. And you might not even like it. Oder dir nicht gefallen. And because he's not going to give you what you like. Weil er wird dir ja nicht das geben, was dir gefällt. And he's not going to give you what you can do without him. Und er wird dir auch nicht etwas geben, was du ohne ihn tun kannst. You know, when we won't come to him, we already plan what you can. Okay, this job I can do it. I can do that. I can do that. We have planned everything, and now we are coming to him. So for him to not choose for you, you will rebuke him. Wenn wir zu ihm kommen, kommen wir oft schon mit den Dingen, die wir uns ausgemalt haben und in unseren Plänen. Da sind wir sozusagen der Herr, sind wir sozusagen die Leute, die das machen, die das können. Wir sind für unsere eigenen Pläne qualifiziert und vorbereitet. Aber für die Pläne von Jesus Christus, die Pläne, die er für uns hat, für die sind wir meistens gar nicht qualifiziert oder vorbereitet. Und deswegen fällt es uns dann schwer, diese Pläne anzunehmen und unsere zu verweigern. In the natural world, if your employer is going to employ you for work, you have to be qualified. But in Christ's world, there is nothing like qualification. What he wants from you is that you are set to be a vessel for him. You believe him. That's what he wants from you. In John 6, he said, the work that I want you to work, that God wants for you, is to believe Christ. Weil in der natürlichen Welt sehen wir, dass Menschen eingestellt werden, in Pläne einbezogen werden, wenn sie qualifiziert sind für diese Pläne, wenn sie qualifiziert sind für diese Aufgabe. Ne? Aber im Königreich Gottes ist das anders. Er qualifiziert uns für die Aufgaben, sondern er sucht nicht nach qualifizierten Leuten, er qualifiziert die Leute für seinen Willen. Ne? Aber in der Welt ist das halt nicht so. Da musst du schon ready sein, bevor man dich nutzen kann. So he wants you to hear his voice. Er möchte, dass wir seine Stimme hören. And it depends on what you want, what you are desiring, what you want him to do for you. Because if you come to him and you are expecting, you already make up your mind for certain things. To hear his voice will be difficult for you. But if you come to him with an open heart and say, if whatever you say is final, but if even you have already bought the ticket to travel, and now you are saying, Father, if you say no, I will not travel. I will not travel. Then he can speak to you. But if you have bought the ticket and you are now asking, Am I to travel? But your heart, your mouth is asking, but is that you ask is not coming from your heart. Mm. So yeah. And you cannot even hear him. Und es geht bei dieser Sache, ne, sehr stark um das Herz, ne, weil mit unserem Mund können wir fragen, aber fragt auch unser Herz ehrlich. Ne, will unser Herz eine ehrliche Antwort von Gott? Oder ist unser Herz einfach nur auf dem Modus, ich will einfach nur mein schlechtes Gewissen reinigen, weil ich eben noch nicht gefragt habe, ne? Und deswegen sollen wir mit leerem Herzen, mit aufrichtigem Herzen zu ihm kommen und ihn fragen, ohne voreingenommen zu sein, ohne unsere eigenen Pläne schon gemacht zu haben. Wie in dem Beispiel von, dass man sein Ticket schon gebucht hat und alles schon gemacht hat und dann zu Gott kommt, um einfach nur den Stempel zu bekommen. Oder dass man wirklich leer kommt mit einem leeren Blatt Papier und ihm sagt, er soll mir bitte meinen Urlaub, wenn ich überhaupt in den Urlaub fahren soll, wenn ich überhaupt die Sachen machen soll, mir genau aufschreiben, wie ich das zu machen habe. And all the time we say we want to hear his voice, we want to hear his voice. Do you really want to hear his voice? Und weil oft what he has for you? Wir wollen seine Stimme hören, aber wollen wir wirklich seine Stimme hören? If, for example, you are a doctor, you are in a doctoral school, and he's not telling you to go and do Pussfrau. Will you even believe that? So that is why it's very important we allow him to be number one. Du studierst gerade Medizin und er sagt dir beispielsweise, du sollst das Studium abbrechen und Reinigungskraft werden. Wollen wir sowas hören? Sind wir für so welche Sachen bereit? And so that is why, you know, he talks about it in, is it not in Luke 14? He said, which of you, when you are going to war, will not prepare your soldiers that you are going to use to fight? That you know that these soldiers, they are enough for me to fight. Because coming to Christ is not about, you are not going to have what you like. It's yeah. What he desires for you. Und die Bibel sagt uns auch, dass you have to prepare your heart for that. Bevor ein König in den Krieg zieht, muss er erstmal gucken, ob er auch genug Soldaten hat, ob die Soldaten ausgebildet sind, ob diese Soldaten genug Waffen haben. Haben wir überhaupt die Mittel und die Männer, um diesen Krieg zu gewinnen oder überhaupt ein ebenbürtiger Gegner für den Feind zu sein? Und so ist es auch im Königreich Gottes, dass wir, bevor wir halt nach diesem Willen fragen, nach diesem Weg, nach dieser Meinung, Entscheidung von Christus fragen, sind wir bereit, dieser Entscheidung auch zu gehorchen? Wollen wir die Wahrheit hören von Jesus Christus? Und there was some time ago, somebody came to me, a lady, and she was in our church here, and she was having a problem with, she said she wants to, she was already pregnant for a boy, one of the boys, and she was pregnant, and the Lord told me to tell her that they should separate because they were living as husband and wife. This time I'm not talking about my daughter Barbara, but so this was somebody says yes, mm-hmm. And that person said no. Yeah, now they want to separate. There is going to separate. Es gab mal eine Person unserer Gemeinde, die halt ein Kind hatte mit jemand anderes in der Gemeinde und diese beiden waren zusammen, haben zusammen gelebt als Ehemann, Ehefrau, waren nicht verheiratet. Und diese Person hatte mir dann gesagt, dass sie jetzt bereit war, jetzt das aufzulösen. Because the Lord had been telling her to separate diese from Beziehung, this. Weil der Herr ihr persönlich gesagt hat, dass sie sich von dieser Beziehung trennen soll, entfernen soll. Then I asked her, are you really ready to separate? Ich habe dann die Frau gefragt, bist du wirklich bereit, dich zu trennen? She said yes. Und sie hat gesagt, ja. Then I said, what about when you separate and somebody is, that boy is now moving with somebody else? Ich habe dann gefragt, will you be happy about it? Wenn du dich trennst, aber diese Person dann mit jemand anderem zusammenkommt. He said, no, I will never be happy. Then and I said, can you see that you are not even ready? Und dann hat die Person gesagt, nee, also wenn er mit jemand anderes zusammenkommt, das würde mich fertig machen. Also dafür bin ich nicht bereit. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann bist du ja gar nicht wirklich bereit, den Willen Gottes zu akzeptieren. To hear the voice of Christ is so easy. You es ist einfach. That very thing does not matter to you any longer. Du musst an einen Punkt kommen, wo dir diese Sache nicht mehr wichtig ist. If you go to somebody else, I don't care. Diese Person, you still rejoice in the Lord and say, Father, thank you. Ist dir das egal, sondern du freust dich immer noch im Herrn. It's not with your mouth you are saying yes and your heart, if something like that comes, you will just be down. That's you don't want to hear, really want to hear the voice of Christ. nicht mit dem Mund sagst du, ey, ich bin für alles bereit, ich bin alles bereit, und dann sagt man dir, was ist, wenn das passiert, und du denkst dir, boah, wenn das passiert, bin ich raus, bin ich am Boden zerstört, ich hoffe, das passiert nicht, aber dann bist du wieder voreingenommen. Na, dann hältst du wieder an etwas fest. So, that I will, because this message, this hearing voice, God's voice is very deep. It's more than this. But let me just leave it there now. Because I don't know if you have any question. If you have question, you can ask. But I will quickly talk about self-salvation. Und dieses Thema mit Gottes Stimme hören ist sehr tief. Und es ist viel, viel mehr als das, was wir jetzt gerade eben angeschnitten haben. Aber wenn ihr Fragen habt, können wir auf jeden Fall noch mehr darauf eingehen. Aber ich werde jetzt erstmal auf das andere Thema umschwenken, worauf mich der Heilige Geist auch aufmerksam gemacht hat heute. Because the Lord revealed something to me some days ago concerning a young man. Der Herr hat etwas offenbart über einen jungen Mann. That, you know, I thought that young man was saved. Von dem ich dachte, dass er errettet ist. And I was surprised when the Lord told me that he was not saved. Und ich war überrascht, als mir der Herr gesagt hat, dass er nicht errettet ist. I was finding it difficult to understand. Mir fiel because schwer, I really believe this man was saved, because somebody that told me that he was saved was somebody that is also a child of God, that I believe this person also is saved. Weil diese Person, die mir versichert hat, dass dieser Mensch wiedergeboren ist, war selber wiedergeboren, ein Kind Gottes. So, and the Lord now told me that he's not saved. Then I was, then as I was thinking of it, meditating on what the Lord said to me. Then the Lord told me that I should ask the young man, where did he receive salvation? Der hat mir dann gesagt, ich soll den jungen Mann fragen, wo er die Errettung empfangen hat. Then I later discovered that maybe it's before, maybe let me say television, or maybe as you just receive, he just receive himself. Not, it's not the the normal way of receiving salvation. Ja, und dann habe ich halt gedacht, dass er vielleicht über Fernseher oder sonstiges Errettung empfangen hat, also nicht normal, auf einem normalen Wege, in der Gemeinde oder sowas. So, and you know, salvation is something very big. Errettung ist etwas sehr Großes. It's not a joke. Es ist kein Witz. Because what salvation means, it means you are dealing with spiritual world. Errettung ist etwas Geistliches. It's not flesh, about flesh and blood at all. Es ist nicht über Fleisch und Blut. I don't know. Why is it? What is there any problem there? Nee, ist wieder leise jetzt. Okay. That's good. So, salvation is something that we are not even to joke with. Errettung ist etwas, womit wir uns halt, was wir ernst nehmen müssen. Because it's very, it's a very serious case. Was eine sehr ernstzunehmende Sache ist. It's something that, you know, it's about the spiritual world. Es geht um die geistliche Welt. It's something that is about you are now against Satan. Es geht darum, dass du jetzt gegen den Teufel bist und für Christus. You know, if you are opposite Satan, you are going to have problems. Weil wenn du zum Feind des Satans wirst du Probleme if haben. If you are Satan, you are going to the same direction. You might not even have problems with him, because you know that you are going to be destroyed like him. Aber wenn du im gleichen Team wie der Teufel bist, in die gleiche Richtung gehst wie er, dann hat er kein Problem mit dir, weil er weiß, dass du das gleiche Ende wie er hast. So salvation, it means declaration that you are telling Satan that you are now opposite him. Aber Errettung bedeutet, dass du wirklich jetzt sagst, ich bin ein Feind des Teufels. And it's not what religion calls salvation. What Christ calls salvation, that's what I'm talking about. Und es geht nicht um das, was die Religion Errettung nennt, sondern das, was Jesus Christus Errettung nennt. Because what religion calls salvation is not the true salvation. Denn das, was Religion Errettung nennt, ist nicht die wahrhaftige Errettung. So, you know, there was a lot of questions that were my children asked concerning, okay, can you born again alone? That, for example, you are in your room, you just listen to message, then you are born again. Yes, there's what is called miracle, or let me call it accidentally. Ja, es gibt diese Situation, in der jemand in seinem Zimmer alleine wiedergeboren wird, weil er beispielsweise halt eine Predigt hört, einen Film hört und dann eingeladen wird, wiedergeboren zu werden. Because, you know, It is not the will of Christ that anyone should go to hell. Weil es ist nicht der Wille des Herrn, dass irgendjemand in die Hölle geht. And he doesn't want it. Und er möchte nicht, dass irgendjemand so in die Hölle geht. So he always have any he always want us to have every opportunity to be saved. Deswegen will er auch, dass wir die jede Gelegenheit nutzen, um wiedergeboren zu werden, natürlich. And that's what miracle is all about too. Und da darum geht's auch bei Wundern beispielsweise. It is like he did not create us for miracle. Er hat uns nicht für Wunder erschaffen. He created us for a blessing. Er hat uns für den Segen erschaffen. You know, for you to, because people love miracles today. Denn Leute lieben Wunder. And that is why they go from problem to problem. Und deswegen gehen sie von Problem zu Problem. Because if you don't have problem, you will not pray for miracle. Weil wenn du keine Probleme hättest, würdest du nicht ein Wunder brauchen. Miracle really means crisis to crisis. To have miracle. Wunder bedeutet, dass man in einer Krise steckt, in einem Problem. Man muss da raus, das übernatürliche. A blessing protects you. Aber der Segen des Herrn schützt uns. He prevents those problems to come to you. That is what God created us for. Es bewahrt uns davor. Es bewahrt uns davor, in diese Schwierigkeiten überhaupt zu gelangen. That you are so blessed that you are not even begging. You are so blessed that no sicknesses and diseases can even come to your body. Talk less of that. Pray that God should heal you. Und dass wir so gesegnet sind, dass Krankheiten noch nicht mal in unserem Körper finden, geschweige denn, dass wir ein Wunder brauchen, damit diese Krankheiten wieder weichen. So also, you know, salvation, self-salvation, there is what is called, you know, in that very minute you can be born again. That is when you are watching television and you are listening to a message and something you just from conviction, from your heart, you just believe and you are now saved. But it should never end there. Yeah. Selbsterrettung kann passieren in einem Moment, wo ein Mensch auf einmal allein in seinem Zimmer ist, auf die Knie fällt und sagt, ey, ich erkenne einfach, dass ich Jesus Christus brauche und ich will dich akzeptieren als meinen Herrn Retter. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Und diese Person spricht das aus und glaubt in seinem Herzen, spricht mit seinem Mund, weil er vielleicht auch noch einen Film gesehen hat oder eine Predigt im Internet gehört hat, die ihn auch nochmal dazu einlädt. Das kann passieren, aber dabei soll es nicht bleiben. Es muss weitergehen für diese Person. It's like if I put that off the thief on the right hand. He died, you know, it was the next minute that he now followed Jesus Christ to heaven. So also, there's something like that that can happen. That, you know, that as you just pray the prayer, Jesus can just come immediately. Mm. Or something dead can come. And you are with him, with Christ in heaven. There's salvation for that. That you can receive salvation. It's like by emergency, or let me say, if the one I just talked about, that which is a miracle. Mm. If somebody is about to die, for example, you can pray for that person. That person will not die. You pray for that person that was, let me say, dead. Will now rise up, and when he's now rise up, that you can now preach salvation to that person, and that person is saved. Miracle is made for emergency and not for lifestyle. Und es gibt sowas wie Notfallrettung, genau. Sowas wie zum Beispiel bei dem Dieb, der neben Jesus Christus gekreuzigt wurde und dann sofort diese Errettung gebraucht hat, weil er danach gestorben ist. Und Mami nennt das Beispiel jetzt, weil du kannst in deinem Zimmer beispielsweise durch eine Predigt vom Internet diese Notfallerrettung erlangen und dann errettet sein, aber du endest nicht damit. Du solltest danach weitergehen, du solltest danach nach mehr suchen. Und das ist halt dann meistens in einer lebendigen Gemeinde. Und wir sollten halt wirklich kontrollieren und nachfragen, wenn Menschen sagen, sie sind wiedergeboren, wie sie wiedergeboren sind. Genauso wie der Herr es mir bei diesem jungen Mann gesagt hat. So, and if you are now, if you are saved there, and then you pray the prayer and you are now born again, you are saved. What about baptism of the Holy Spirit? Because somebody, you know, this young man, as I heard from him, from people concerning him, he was not going to church. I don't even know what he believed concerning baptism of the Holy Spirit. So, and this, you know, because you are going to receive baptism of the Holy Spirit separately. Mm-hmm. And are you going to receive it that way also? Or are you waiting to receive it that way also? A church is very, very important. A living church and not a dead church. Und nach der Taufe, nach der Wiedergeburt ist es ja auch wichtig, dass ein Mensch die Taufe des Heiligen Geistes empfängt. Ne? Und da ist halt auch die Frage, okay, ist dieser Mensch dann auch in der Lage, die Taufe des Heiligen Geistes so zu empfangen? Es kann sein, dass es einen Pastor gibt, der all diese Themen komplett in seinen Videos erklärt, ne? Von Wiedergeburt bis Taufe des Heiligen Geistes bis, ne? Aber trotzdem ist es wichtig, dass diese Person in eine lebendige Gemeinde geht. Und ich betone wirklich lebendige Gemeinde, keine tote Gemeinde, weil damit sie, weil in einer toten Gemeinde wirst du natürlich auch einen toten Jesus Christus, einen falschen Jesus Christus dann auch annehmen. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass man halt eine lebendige Gemeinde sucht, wo man dann wirklich auch nochmal, entweder wenn man sich unsicher ist, nochmal das Gebet aufsagt oder einfach sich auch nochmal vom Pastor bestätigen lässt, dass, ey, ich glaube an den wahrhaftigen Jesus Christus und ich bin wirklich wiedergeboren und jetzt will ich auch sogar noch die Taufe des Heiligen Geistes empfangen, damit ich nicht nur, damit ich wiedergeboren bleibe, damit ich diesen Weg mit Christus auch gehen kann, mit, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Because to be born again is a step forward. Weil die, and to remain born again is something else also. Weil wiedergeboren zu sein ist ein Schritt, aber wiedergeboren zu bleiben ist auch wieder ein anderer It's Schritt. Not like your mother being that you are born by your parents, but that you are born by your parents is by force. That blood, you, there's nothing you can do about it. You cannot, if you say your mother is not your mother, she's still your mother. That is the natural. But to be born by Christ is a choice. It's you choose him. It's a freedom. He has given us freedom to choose him and even to reject him. Und, we have the freedom. Deswegen, man darf halt nicht vergessen, dass Errettung ist halt nicht das Gleiche wie in diese Welt geboren zu werden durch deine Eltern. Na, dass du durch deine Eltern hier reingeboren wurdest und das Blut deiner Eltern in dir hast, physisch gesehen, ist eine Sache, die du dir nicht ausgesucht hast. Na, das ist keine Sache, die du unterschrieben hast und das ist auch keine Sache, die du wieder kündigen kannst oder verweigern kannst. Aber die Wiedergeburt, das ist eine Sache, für die hast du dich entschieden und die kannst du auch wieder verweigern, na, wenn du dich dagegen entscheidest. Und deswegen müssen uns bewusst sein, dass wir, damit wir eben nicht irgendwann dieses Geschenk wieder verlieren, indem wir es verweigern, müssen wir halt, brauchen wir einen Helfer, brauchen wir einen Heiligen Geist, der uns in dieser Wiedergeburt erhält. Ne? Weil, wie gesagt, es ist halt nicht wie in der natürlichen Welt, du bist für immer die Tochter deiner Mutter oder du bist für immer der Tochter deines Sohnes oder der, die Tochter deines Vaters oder der Sohn deines Vaters oder Sohn deiner Mutter. Das ist nicht für immer, sondern ist da für immer. Aber im Königreich Gottes, das kann sich ändern, weil du hast immer noch einen freien Willen, dich gegen Jesus zu entscheiden und für den Teufel. So that is the self-salvation. You can people have it, but those that have it a lot, they just remain there, and they believe they are saved when they are not even saved, and they now listen to funny things. You know, religion. You know, to say religion. You can be born by Jesus Christ, and that you are not going through it in religion. You will go back to the old stage. Will even be worse than where you are coming from. Und das Problem ist halt auch, dass diese Menschen, die the new stage, alleine wiedergeboren werden, dann auch einige von ihnen, viele von ihnen leider, dann halt auch denken, okay, damit ist es getan. Ich bin jetzt wiedergeboren, ich habe jetzt dieses Gebet nachgesagt und ich bin jetzt halt wiedergeboren und das war's jetzt. Ich bin jetzt auf der sicheren Seite, aber sie verstehen gar nicht, dass es eine Reise ist, dass es ein Prozess ist, dass es eine Beziehung ist. It is a race. Ne? Es ist ein Rennen und dieses Rennen wirst du nicht alleine gehen, sondern du wirst es auch mit Geschwistern zusammen rennen. Du wirst Hilfe brauchen, du wirst den Heiligen Geist brauchen und diese ganzen Sachen, wenn du halt nicht in eine lebendige Gemeinde gehst, wirst du das halt nicht erkennen, wirst du die Wichtigkeit dieser ganzen anderen Aspekte, die nach der Wiedergeburt folgen, gar nicht auf dem Schirm haben. Because you are not only spirit, you have a body. And you have a soul and you live in a body. And this soul, for years upon years that you have been living, it has been polluted with the natural system, the natural ways. And now you are born again. The part of you that changed is your spirit. But your soul needs salvation. And that is why a living church is very, very important. If you now believe you are saved and what you have in your soul is religion, you are not saved. Und genauso ist es halt, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind Geist, leben in einem Körper und haben eine Seele. Ne? Und diese Seele die wir haben, die kann entweder für uns oder gegen uns arbeiten. Ne? Und deswegen müssen wir unsere Gedanken erneuern, nachdem wir wiedergeboren sind. Wir wurden wiedergeboren, unser Geist ist jetzt nicht mehr der Geist des Teufels, sondern der Geist von Jesus Christus. Praise the Lord. Aber unsere Seele ist immer noch da und sie kann für uns und gegen uns arbeiten. Deswegen brauchen wir die Gedankenerneuerung durch die Wahrheit, ne? Nicht durch die Lügen der Religion. Und diese Wahrheiten können wir nur empfangen oder dafür, wir können für diese Wahrheit nur empfänglich sein, wenn wir in eine lebendige Gemeinde gehen, die auch die Wahrheit predigt und nicht die Religion predigt. Like Paul said in Philippians 2, he said, work out your salvation. Your salvation that is already in your spirit, let it come to your mind, your soul. If not, it's a matter, just a little time, you are going back. You cannot remain. In the kingdom of Jesus Christ, there is nothing like standstill. It's either you are going up or you are coming down. Im Königreich Gottes gibt es kein Stehenbleiben. Entweder du gehst nach vorne oder du gehst wieder Schritte nach hinten, aber du bleibst nicht stehen. Und genauso hat Paulus auch gesagt, wir sollen diese Errettung, die wir jetzt im Geist haben, ausleben. Wir sollen zulassen, dass das, was jetzt in unserem Geist ist, auch in unsere Gedanken kommen. Weil unsere Gedanken ansonsten das, was in unserem Geist ist, Jesus Christus, wieder bekämpfen werden. You need God's children to be with. And you know, the outside, there's no example of Christ outside. In your place of work, there's no example of Christ. So it's only when you are even in the middle of God's children that you can even, it will help you to remember Jesus Christ. Du brauchst die Versammlungen, die Treffen mit anderen Kindern Gottes, denn außerhalb von der Gemeinde gibt es keine Menschen, die ein Beispiel sein können, Christus zu sein. Auf deiner Arbeitsstelle, das sind meistens alle Ungläubigen. Und du brauchst halt diese Versammlung mit Kindern Gottes, um dich an Jesus Christus zu erinnern, um zu lernen, dich immer wieder an Christus zu erinnern. Weil, wie gesagt, draußen gibt es kein Beispiel für Christus. Our salvation is daily. Und die Errettung ist jeden Tag. It doesn't mean that you are going to be praying, Father, forgive me for every day, forgive me every day. Das heißt nicht, dass du jeden Tag in deinem Gebet Gott darum bitten sollst, dir zu vergeben. Das sollen wir nämlich nicht machen. Das ist nicht das, was sie meint, wenn sie sagt, Errettung ist jeden Tag. If you want to even to talk about forgiveness, you have to say thank you for the forgiveness. I'm not begging him to forgive you. Amen. You get it? Ja, wenn du merkst, dass du dass du am heutigen Tag viele Dinge gemacht hast, die nicht in Christus waren, dann sollst du nicht hingehen und ihn darum bitten, dir zu verzeihen, sondern du sollst ihm danken dafür, dass er so ein guter Vater ist, der dir verziehen hat. Because the sin of tomorrow, the next year, he has forgiven you everything. It's the period we are now, the period of the Holy Spirit, is the period of thanking him for the victory that he has given us. Ja, weil sein Blut kennt halt keine Zeit. Ne? Sein Blut ist für die Vergangenheit, die Gegenwart und für die Zukunft gültig und ja und Amen für uns. Und deswegen sollen wir sein Blut nicht auf die Vergangenheit beschränken, sondern sollen die Größe von diesem Blut erkennen, die Gewalt von seinem Blut, was einfach dafür gesorgt hat, dass wir für immer heilig und gerecht vor ihm stehen, wenn wir unter diesem Blut sind. So salvation is personal, salvation is daily. So that daily is, it means you are going to every minute we take decision. We are either going to choose Christ or we are going to choose Satan. Und jeden Tag entscheiden wir uns, entweder uns auf Christus zu verlassen oder uns dem Teufel hinzugeben. One of them is going to control you. It's going to be there. Einer wird uns kontrollieren. Einer wird anwesend sein. You are going to choose any time you choose. It's there's no number three. It's either Christ or Satan that you are choosing. Immer wenn wir uns entscheiden. In decision, am I even to listen to the message? Am I to lie down? Am I to go to store? Am I to do this? All these decisions that you are taking, once you are now a child of God, you allow Christ to help you to take them. All diese Entscheidungen, die wir treffen, ob wir. That is why the Bible said salvation is daily. Schlafen gehen, arbeiten gehen, einkaufen gehen, all diese Sachen. Wir entscheiden uns immer dabei, entweder Christus zu verherrlichen oder den Teufel zu verherrlichen. Und deswegen ist diese Errettung halt täglich, weil wir uns täglich dafür entscheiden, auf Jesus Christus zu schauen oder eben nicht auf ihn zu schauen. It's very simple, because that's why Jesus gave us the Holy Spirit. Und, to help us as a helper. To live Christ's life is so simple. Und das Leben von Jesus Christus zu führen, ist einfach mit dem Heiligen Geist, aber unmöglich. With the power of the Holy Spirit. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes ist es einfach, aber mit dem Fleisch ist es unmöglich. With the flesh it is impossible. You cannot live it. You will find it difficult. How can man I'm going to all day we ask Jesus Christ. I am going to this year we ask Jesus Christ. I have to hear his voice before I go to toilet. Before I drink water, I have to hear his voice. No, but most your focus is now Christ. If your attention is here, he said, the Lord will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon him. Und natürlich. That's Isaiah 26, verse 3. If you go there. Wenn du fleischlich daran gehst, wirst du versuchen, das fleischlich nachzuvollziehen und zu denken, krass, ist jetzt Gott sozusagen wie ein Chef, den ich immer wieder anrufen muss und anschreiben muss, bevor ich irgendeine Sache mache. Wenn ich ihn nicht anschreibe und ihn nicht anrufe, dann gibt es ein Problem. Nein, sondern wir sollen die Sache geistlich machen, geistlich sehen. Und deswegen sagt ja auch Gottes Wort, dass die deren Gedanken auf Christus gesetzt haben, da wird auch der Frieden von Jesus Christus in ihren Herzen regieren. Ne? Und die Bibel sagt ja auch, dass die vom Geist Gottes geleitet sind, sind Söhne Gottes. Ne? Und wir lassen uns ja vom Geist Gottes leiten, indem wir auch darauf vertrauen, dass jede Entscheidung, die wir treffen, von Jesus Christus ist und für Jesus Christus ist. So if you allow him to dwell in your heart is full of him. As you keep on moving, he is the one directing you. Genau, und wenn wir zulassen, dass unsere Gedanken auf ihn fixiert sind, wird er ja automatisch durch uns arbeiten. Es wird nicht immer wieder ein, ich muss mich die ganze Zeit hitzig umdrehen, gucken, dass er ja, ja, ja sagt, sondern ich werde einfach mich leiten lassen. Es wird einfach in meiner Natur liegen, ihm zu gehorchen. That the decision you are going to take is not about you. The job you are going to is not about you. It's about Jesus Christ. You are not working because of money. You are working for Christ's sake. Whatever you are doing, you are. So he is the one directing you. To hear his voice is very easy. Und das fängt ja an, indem wir halt diese Prinzipien vom Königreich Gottes kennen und anwenden in unserem Leben und wissen, okay, zur Arbeit gehen ist von Christus und damit verherrliche ich Christus, weil ich ja, weil er ja mir die Macht, die Kraft gegeben hat, überhaupt zur Arbeit zu gehen, ne, weil es sein Wille ist, dass ich dahin gehe, weil er mich dazu berufen hat, dort zu sein und ein Botschafter für ihn auch zu sein und auch andere Menschen von Christus dort zu erzählen. Also alles in meinem Leben übergebe ich ihm, lege ich ihm zu Füßen und damit wandle ich ja schon so, wie er möchte. Damit tue ich ja schon seinen Willen in all diesen Bereichen, indem ich all diese Bereiche ihm übergeben habe. And Romans 8 is very important. Romans 8. Und Römer 8 ist auch sehr wichtig. He said, all things work together for those that love God, for those that are called according to his purpose. Alles wirkt zum Guten für die, die nach seinem Willen berufen sind. So if you, that prayer of Romans 8 is very, very important. That whatever is from Satan, reject it. Anything from Satan. You are conscious of it that, Father, thank you for your salvation. Thank you for your deliverance. Whatever Satan you have, I reject all in Jesus' name. Und dieses Gebet von Römer 8 ist sehr wichtig, dass wir sagen, ey, ich will das lieben, was Jesus Christus liebt, das hassen, was Jesus Christus hasst, und ich zerstöre die Werke des Teufels in meinem Leben. Ich will nichts, keinen einzigen Besitz des Teufels in meinem Leben haben. Na, und so beten wir automatisch dafür, dass der Wille Gottes sich manifestiert und es wird gar keinen Raum geben für den Willen des Teufels oder die Verherrlichung des Teufels in meinem Leben. So, please, I don't know if you have any questions, then we can stop. I have to stop now, then, so that if you have any questions, Schatz, you can ask. Ich hatte eigentlich auch noch eine Frage auf bezogen auf die Person, die eben geredet hat, weil kannst wer hat das Thema? Kannst du kurz fragen, ob die eine Frage haben? Okay. Ja. Moment. Wer hatte nochmal jetzt dieses Thema mit Gottes Stimme hören eingeleitet? Wer war das genau? Ich war das. Okay. Kashia, okay. Ich hatte eine Frage an dich. Ging es dir bei diesem Thema darum, zu wissen, wie man Gottes Stimme hörbar hört? Oder ging es dir darum, wie man, also wie wir das erklärt haben, dass man Gottes Willen, weil Gottes Stimme ist ja Gottes Willen, in seinem Leben zulässt und akzeptiert? Genau. Genau, also um ehrlich zu sein, meinte ich das halt einfach alles so unbegriffen, weil es alles so Hand in Hand geht, ne? Okay. Das heißt, also wir hören Gottes Stimme.